Ich stellte die leere Tasse auf den Tisch und legte mich zurück aufs Sofa, auf den Bauch, die Beine in die Luft gestreckt, genau wie Sarah. »Wo ist eigentlich Christopher?«, fragte ich. »Im Studio.« »Ist das weit weg von hier?« Sarah kicherte. »Ziemlich weit weg. So 30 bis 40 Sekunden brauchst du schon.« »Das Studio ist im Keller. Gerade die Tür heraus, Treppe runter. Aber denk nicht einmal daran, da runter zu gehen. Es ist lebensgefährlich.« Ich sah sie fragend an. Mit großen, begeisterten Augen begann sie zu erzählen. »Ach, du kennst ja die Geschichte noch gar nicht. Also hör gut zu. Chris hat ja das Studio hier im Keller. Ein Raum voller Synthesizer und Kabel und was weiß ich nicht alles, was in einem Studio so rumsteht und eben auch viel anderes Zeug. Er nennt es manchmal seinen heiligen Tempel. Kannst du dir das vorstellen? Wir dürfen diesen Raum nur betreten, wenn er es erlaubt. Wenn er alleine sein will, schließt er sich dort ein und jeder, der ihm zu nahe kommt, stirbt sofort eines grausamen Todes.« »Das klingt nach einer Gruselgeschichte. Vielleicht gibt es ja auch eine Leiche in dem Raum«, scherzte ich und versuchte, mich ihrer Stimmung anzupassen. »Ich habe noch keine gesehen, aber das wäre gut möglich. Da gibt es diese eine Rumpelecke, da könnte, wer weiß, was dahinter versteckt sein. Aber naja, wenn es seiner Kreativität zuträglich ist, warum nicht?« Das Lachen blieb uns im Hals stecken, als Christopher wieder im Raum stand. »Soll ich aus dem Fenster springen, damit ich eurer vornehmen Konversation nicht im Wege bin?« »Du bist doch im Studio, hast du gesagt«, entgegnete Sarah. »Ich warte darauf, dass ihr aufhört zu reden.« »Ich wollte deine Schwester kennenlernen. Du hast mir nie viel von ihr erzählt.« »Ja, weil es dich nichts angeht. Das ist meine Vergangenheit. Ich bestimme darüber.« »Du bist so paranoid, Chris. Ich werde doch wohl mit deiner Schwester reden dürfen.« »Wenn du Alex mit zu dir in deine komische WG nehmen möchtest, dann nur zu.« »Was, bist du jetzt so eifersüchtig?« »Bin ich nicht.« »Bist du wohl?« So ging es hin und her, bis der Lärmpegel so sehr anstieg, dass ich die Ohren zusammenkniff und die Schultern hochzog. Dann brach Christopher mitten im Satz ab und beide schwiegen sich für ein paar Minuten an. Ich war mir nicht sicher, ob mir die Stille oder das Streiten lieber waren. »Lass uns ein wenig nach draußen gehen«, schlug Sarah vor. »Schön, geht ihr nur, ich bleibe hier.« Christopher war immer noch beleidigt. »Ich verspreche dir auch nicht, übermäßig viel mit deiner Schwester zu reden.« Christopher seufzte laut und theatralisch. »Also schön, aber nur ganz kurz.« »Natürlich, Chris.« Sarah klang wie eine Butlerin, die ihrem Herrn niemals widersprechen würde. Somit war der Streit beendet. Sarah und Christopher waren ein äußerst merkwürdiges Paar. Vermutlich war es einfach die lange Zeit, die beide miteinander verbracht hatten. So ist es eben mit der Liebe. Du gehst deine Beziehung ein, opferst den belebten Moment des Verliebtseins und tauschst ihn gegen dieses unterschwellige, vertraute Gefühl. Sicher ist es auch Gewohnheit und du möchtest nicht mehr alleine sein. Du wächst zusammen mit deinem Partner, ihr werdet zu einem Paar unzertrennliche Zwillinge. Da gibt es unsichtbare Fäden, die dich mit deinem Partner verbinden und egal wie sehr du versuchst, von ihm wegzukommen, du reißt dir doch nur dein eigenes Fleisch heraus, bei dem Versuch zu gehen. Also entscheidest du dich, da zu bleiben. Aber dem Schmerz entkommst du nicht, der ist sowieso da, egal was du tust. Bist du deinem Partner zu nah, nervt er euch an und kratzt euch bald die Augen aus. All diese kleinen alltäglichen Dinge, die sich zwischen dich und die Liebe schieben, und sie bröckelt und sie kracht herab, hinterlässt ein Loch, an das sich niemand mehr herantrauen möchte. Was tust du also mit diesem Loch? Lässt du es in der Landschaft brach liegen? Baust du eine Brücke darüber? Läufst du daran vorbei, als existierte es nicht? Es war spät geworden und unser kurzer Spaziergang war schon seit einer Stunde weitläufiger geworden. Christopher und Sarah liefen vor mir her. Ich hielt Abstand zu ihnen und betrachtete es genau. Es war eine so wunderschöne Szene, dass ich sie für immer in mein Gedächtnis behalten wollte, wie die beiden der Abenddämmerung entgegenliefen und mit der untergehenden Sonne verschmolzen. Hinter uns die Lichter der Großstadt, ein Meer für sich selbst. Doch es war so weit entfernt, dass es surreal wirkte. Ein leises Rauschen der Stadt, das Rascheln des Grases im Wind. Ich verfolgte Christophers Bewegungen, in denen sich das Leben spiegelte. Obwohl er dünner geworden war, seit ich ihn das letzte Mal gesehen hatte, verband sich noch eine stolze Eleganz mit einem kantigen Lebenswillen. »Bist du müde, Alex?« Sarah riss mich aus meinen Gedanken. »Nein, gar nicht.« »Das würde sie auch sagen, wenn sie kurz davor wäre, ohnmächtig zu werden«, scherzte Christopher. Wir setzten uns auf das taubenetzte Gras in der Themse. Der Fluss war ein gezähmtes Meer, dem man links und rechts Grenzen gesetzt hatte. Das Wasser war eine fremde Spezies. Es glänzte silbrig und ebbte auf und ab. Die Wellen bildeten ein hypnotisierendes Muster und sein ersticktes Glitzern lud mich dazu ein, meine Gedanken darin zu versenken, genau wie der junge Mond es tat. »Es ist so schön hier. Ich hätte gar nicht gedacht, dass London so ruhig sein kann.« »Das ist die Ruhe vor dem Sturm«, sagte Christopher. »Ihr seid rätselhaft. Wir wissen, wovon wir sprechen.« Sarah hatte diesen melancholischen Unterton in ihrer Stimme und schaute in das ferne, silberne Gewässer.